1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, das ist die Donnerstagnacht, die Nacht von Donnerstag auf Freitag hier bei uns. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht und das heißt, wer gerne mit mir sprechen möchte, Telefonnummer 0800 220 5050. Die Leitungen sind natürlich kostenfrei für euch oder ihr mailt uns domian@wdr.de. Bin gespannt auf eure Anrufe und eure Themen und die erste Anruferin ist Sabine und Sabine ist 25. Hallo Sabine. Hallo Domian. Um was geht's bei dir? Und zwar, ich bin vor 10 Tagen 25 geworden. Da kann ich nachträglich noch herzlich gratulieren. Danke. Und zwar jetzt am Sonntag hat mein Freund einen Herzinfarkt gekriegt. Er ist 28. Oh, mit 28? Genau, die Ärzte gucken uns auch an, als ob wir zum Mars kommen. Ist wohl nicht üblich so und jetzt wurde der operiert vorgestern. In welchem Zusammenhang? Während der Arbeit oder zu Hause? Er war Fußball spielen mit seinen Kollegen. Ja. Er ist in einer Mannschaft. Aber Hobbyfußballer. Genau, eine Hobbymannschaft, ja. Genau. Schon seit Jahren. Mhm. Und ich sag mal, glücklicherweise hat er sich nach 5 Minuten den Bein verdreht. Hätte er noch weiter gespielt. Ja, wäre es halt nicht so gut gegangen. Habe ich das nicht verstanden? Er hat sich das Bein verdreht? Genau, er ist dann halt gestolpert. Als ob irgendwie ein Schutzengel ihm das Beinchen gestellt hätte. Ach, vorher? Beim Fußballspielen. Ja, und? Nach 5 Minuten vom Spiel. Also das Spiel hat gerade angefangen, nach 5 Minuten ist er dann schon aufs Knie gefallen. Ja, aber das hatte mit dem Herzinfarkt noch nichts zu tun. Genau, das hat damit noch nichts zu tun gehabt. Und dann haben die Kollegen den nach Hause gefahren sofort, weil er dann angefangen hat, zu schwitzen, dem hat alles wehgetan, dann kam er zu Hause hier an und hatte nur noch Schmerzen im Brustkorbbereich, Brust, er konnte nicht mehr sitzen, er konnte nicht mehr atmen, er konnte nicht liegen. Wir waren einfach irgendwie, ich weiß nicht, ich habe einen Moment daran gedacht, es könnte ein Herzinfarkt sein, aber der Moment war auch dann wieder weg, weil ja. 25 mit 28, er ist 28, das geht nicht. Kommt man ja gar nicht auf die Idee. Genau. Und aber wie ging es dann weiter? Ja, leider haben wir dann zu spät den Arzt. Also am nächsten Tag sind wir zum Hausarzt gegangen und ich habe ihm gesagt, wenn was ist, weg mich, ich hab das Telefon in der Hand, ich rufe jetzt einen Krankenwagen. Nein, weil er mag keinen Arzt, er rennt lieber mit Zahnschmerzen ein Jahr rum, bevor er zum Arzt geht. Ach so, und das heißt, ihr habt dann noch eine ganze Nacht, er hat eine ganze Nacht dann noch zu Hause verbracht? Genau, und er hat sich nur gequält und ich habe da schon Panik gekriegt, aber er wollte es nicht, also ich hätte mich durchsetzen müssen. Wann ist er denn dann zum Arzt gegangen? Am Montagmorgen wollte er sogar noch später zum Arzt gegen 16 und ich habe gesagt, nee, jetzt reicht, das habe ich seinen Vater angerufen. Und am Sonntag, nur um das einzuordnen, Sonntagnachmittag hat er Fußball gespielt. Genau. Ja. Mhm. Die Ärzte meinten dann, also am Montag waren wir dann im Hausarzt und da ging es ihm von Sekunde zu Sekunde immer schlechter und immer schlechter, bis ich dann da vorne ein bisschen Theater machen musste, dass wir jetzt einen Arzt holen, sonst wird er gleich auf dem Boden liegen. Also man hat es ihm schon angesehen, dass es irgendwie immer schlechter wurde. Ja. Dann ist er ins Krankenhaus wahrscheinlich gekommen. Nee, dann wurde er erst ans EKG von der... Ja, ja, das sind so die üblichen Untersuchungen. Genau, dran geschlossen. Ja. Und dann kam auch sofort der Arzt und sofort Notarzt. Und dann wie ein Film, der in die CD eingelegt wurde. Und ich fühle mich echt wie im Traum. Wann werde ich nur wach? Wann genau war das? Jetzt vor Sonntag. Von Sonntag an läuft der Film, also das hatte die seit Montag war mal im Krankenhaus. Ah, verstehe. Also am Montag im Krankenhaus, diese Woche Montag, also vor ein paar Tagen erst. Genau. Wie geht es ihm heute? Ja, er hat überall Schläuche am Hals, an den Armen, überall. Das ist hinter ihm ganzen Pumpen und die ganzen Maschinen. Mhm. Intensivstation natürlich, wodurch ich durch eine Ausnahmegenehmigung reingekommen bin, weil ich ja nur die Freundin bin nach 9 Jahren Beziehung. Was, wir sind schon 9 Jahre zusammen. Was hat man mit ihm im Krankenhaus gemacht? Alles. Also erst wurde er am Dienstag wurde er sogar in eine andere Klinik verlegt. Er sollte nach Düsseldorf eigentlich kommen. Das ging dann wohl, wäre zu, also die Zeit für nicht da gewesen, wurde er in die Herzklinik hier bei uns eingeliefert. Mhm. Und ist er operiert worden? Ja, also schon am Montagmorgen ist er, hat einen Bypass gelegt gekriegt. Ach so. Von der Hüfte aus. Mhm. Und dann wurde er verlegt, dann hat Dienstagmorgen wurde der dann rausgelegt und da wurde festgestellt, dass er definitiv operiert werden muss am Herzen, am offenen Herzen. Mhm. Nur die Frage ist, wann da ja der Zustand sich halt dafür nicht gut ist gerade. Aber diese Operation hat jetzt bereits stattgefunden. Ja, ja, das ging auch dann immer im Stundenwechsel, kam immer wieder andere Nachrichten. Verstehe. Also erst so, verstehe, dann so und. Und er liegt jetzt noch auf einer Intensivstation? Genau. Mhm. Und jetzt, den Pflegern, also die Pfleger sind super freundlich, also das kann man da schon wirklich sagen, da wird man schon sehr unterstützt bei. Ja, wie würdest du denn seinen Zustand beschreiben im Moment? Ja, ich hab so Angst. Das verstehe ich, aber wie würdest du seinen Zustand beschreiben? Ich weiß nicht, er versucht stark für mich, denke ich mal, zu sein, weil er sieht, dass ich von morgens bis abends da bin. Also er ist ansprechbar, du kannst mit ihm reden? Ja, also manchmal habe ich so das Gefühl, er ist gerade neben der Spur so ein bisschen. Mhm. Na gut, er ist ja auch gerade sehr intensiv behandelt worden und das kickt einen ja auch so weg. Mhm. Was sagen denn die Ärzte, wie ist die Prognose? Ja, da er noch sehr jung ist und sowas ja nicht häufig vorkommt, sagen die, also man kann jetzt nur noch das hoffen, also die nächsten 6 Monate, da müssen wir dann schon hoffen und bangen, aber er muss definitiv Einschränkungen machen. Mhm. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Die nächsten 6 Monate oder 6 Wochen? Monate. 6 Monate. Mhm. War er vorher in irgendeiner Weise mal am Herzen erkrankt gewesen? Nicht. Also wir haben, er hat ab und zu immer so 2 Minuten so kleine Herzprobleme, also so Stiche im Herzen, das hat er schon oft erwähnt. Hm. Gut, das haben viele Leute und das ist manchmal, oftmals ja auch harmlos. Genau, und aber sonst eigentlich nicht wirklich. Und er ist sonst ein kerngesunder junger Mann? Ja. Ja. Hm. Ich glaube, dass er die Mandeln rausgekriegt hat, wurde er bis jetzt noch nicht so wirklich behandelt. Ja gut, das ist ja eine Kleinigkeit. Wie nimmt er denn selbst so die Sache auf? Was hast du für einen Eindruck? Wie sieht er das, also was passiert ist? Auch bevor wo er dann halt erfahren hat, dass er am offenen Herzen operiert wird, hat er dann auch erstmal, uff, doch so schlimm. Und dann hat er auch zu mir gesagt, wo seine Mutter nicht da war, dass er auch Angst hat. Hm. Hat und ich ja habe dann direkt gesagt, er soll nicht davon anfangen. Und er wollte gerade schon anfangen, mit mir darüber zu reden. Hm. Dass wenn er nicht aufhört. Bitte? Entschuldigung. Er wollte anfangen, mit dir über die Herzoperation zu reden? Ja, und falls er nicht wach würde. So. Falls er nicht wach wird. Mhm. Und ich habe direkt abgeblockt und wollte auch gar nicht darüber reden. Mhm. Finde ich ja erstaunlich und auch mutig von ihm, dass er darüber sprechen wollte. Ja. Denn es ist ja alles jetzt gut gegangen und er wird ja wahrscheinlich auch dann wieder richtig gesund werden, weil er ein junger Mann ist und stark ist. Ja, das Problem ist, vor ungefähr 1,5 Jahren hatte ich einen schweren Auto, also ich bin mit dem Fahrrad nach Hause gefahren, wurde vom Auto angefahren. Mhm. Und da war es um mich auch also fast so gut wie umgeschehen. Also ich habe es auch sehr schnell gut wie alles wieder verkraftet, bis ich vielleicht halt mit dem Schienbein noch Probleme habe. Mhm. Und auch sehr starke Schmerzen hatte und also, okay, ist nicht so schlimm wie bei ihm, aber irgendwie. Hat es euch beide in relativ kurzer Zeit getroffen, ne? Kann man sagen. Genau. Ja. Gehst du jetzt jeden Tag dorthin? Natürlich. Ja. Mhm. Morgens bis abends. Ja, das ist auch super. Ja, wann wird er denn von der Intensivstation in ein normales Zimmer runterkommen? Weiß man da schon was? Also erstmal wollen wir bis Montag noch abwarten, da ja auch irgendwie am Herzen der Defibrillator wahrscheinlich doch wieder entfernt werden soll. Mhm. Also wir versuchen, dass er dann auf eigene, dass das System selbst erst funktionieren soll. Mhm. Das müsste man erstmal alles schauen. Also noch nicht so wirklich, aber wir könnten mit Mittwoch rechnen. Auf jeden Fall ist es natürlich, also wir wollen nochmal sehr dankbar sein, dass es alles doch so gut gegangen ist und er sich ja hoffentlich jetzt wieder erholen wird. Aber da sieht man, wie am seinen Faden alles immer hängt, ne? Ja, jetzt das Problem ist auch so alles, dass er eigentlich die ganzen Unterlagen, alles hat er immer so geregelt und jetzt auch noch mit dem ganzen Papierkram mich damit noch zu beschäftigen, so, das ist alles irgendwie, ich denke jetzt alles, warum tut er mir das an, dass ich mich jetzt auf einmal jetzt alles alleine machen muss? Was meinst du jetzt mit Papierkram? Überweisungen, Rechnungen, die halt hier reinkommen, auf einmal, seitdem bin ich da, es geht hier mir alles irgendwie kaputt, die eine Fernbedienung ist mir total kaputt gegangen, außer wir sehen, im Badezimmer ist mir der Vorhang kaputt gegangen, also alles so Kleinigkeiten, ja. Wasserkasten hochschleppen, fünften Kasten, das kann er alles gar nicht mehr und ja. Alles so Kleinigkeiten, die jetzt halt mal merken, dass er halt nicht da ist und jeden Abend denke ich mir, er kommt gleich rein. Mhm. Gut, aber so Kleinigkeiten wie Rechnung bezahlen, kriege so, ich natürlich alles noch hin, klar. Das ist auch ganz gut, wenn du es kannst. Das, ja, natürlich. Nur weißt du, wenn er den Wasserkasten halt nicht hochschleppen kann, mehr demnächst, ist es auch egal. Hauptsache er ist wieder einigermaßen fit und gesund. Wenn er sich dann schonen muss, dann ist es auch egal. Hauptsache er ist da und wieder so einigermaßen hergestellt. Ja. Mensch, Sabine, das ist immer ein Schock. Und du gerade vor 10 Tagen Geburtstag gehabt. Und dann sowas. Mann. Ja. Also, wir drücken alle die Daumen, dass dein Freund wieder richtig fit wird. Danke. Das wünsche ich von ganzem Herzen und ich bitte dich auch, ihn herzlich zu grüßen von mir und auch gute Wünsche und Genesungswünsche von mir auszurichten. Werde ich ausrichten. Danke. So. Und Kopf hoch. Schönen Abend. Du machst es gut, du gehst jeden Tag dahin und das hat dich jetzt umgehauen. Das ist ja auch völlig normal, wenn einem sowas passiert. Aber ich glaube, die Zeichen stehen auf Hoffnung. Es geht voran und das ist wichtig. Ja? Mhm. Alles Liebe und alles Gute, Sabine. Danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50 und herzlich willkommen, sage ich, zu Jens. Der ist 23, nee, 26. Hallo Jens. Hallo Mian, grüß dich. Hallo Jens, um was geht's? Ja, mein Thema ist Hotel Mama und ja, ich kann mich irgendwie nicht von zu Hause losreißen. Ah, wir hatten ja gestern das Thema Schmarotzer, ne? Ja, ich wollte da gestern anrufen, damit bin ich nicht so durchgekommen. Also Hotel Mama, das heißt, du wirst umsorgt und behütet von der Mama, die macht alles. Bist du? Ja. Würdest du dich als Schmarotzer sehen? Also als Schmarotzer nicht so, aber ein bisschen schon, weil ich wohne noch zu Hause und eine Freundin habe ich eh nicht, weil ich noch zu Hause wohne, deswegen. Wohnst du bei deiner Mutter oder bei deinen Eltern? Ich wohne bei meinen Eltern. Also ich habe ein eigenes Reich hier oben. Ja, im Haus der Eltern? Also im Haus der Eltern, ja. Ja. Bist du Einzelkind? Nee, ich habe noch eine Schwester. Ne? Und ist die älter oder jünger als du? Die ist älter, ist schon verheiratet. Die ist schon verheiratet. Wie? Beschreib mal so ein bisschen, wie geht denn das bei euch zu Hause zu? Also ich stehe vielleicht morgens um 5 Uhr auf, weil ich um 6 Uhr anfangen muss zu arbeiten bei einer Zeitarbeitsfirma. Was arbeitest du? Lagerhelfer. Ja. Und ja, ich habe nichts gelernt, weil ich bin ja nur auf Zeitarbeitsjob angewiesen. Mhm. Und ja, dann komme ich nachmittags nach Hause um 14, 15 Uhr und dann ist das ja... Ja, was ist dann um 14, 15 Uhr? Hat die Mama gekocht dann? Da hat Mama gekocht und esse ich zu Hause. Ja. Also ich würde schon gerne mich von zu Hause losreißen, dass ich eine eigene Wohnung hätte. Also, aber durch meinen Zeitarbeitsjob, ein bisschen niedrigen Lohn kann ich ja nicht. Na, noch ein paar Fragen. Also du kommst nach Hause, dann hat die Mama gekocht und dann isst du allein oder isst sie dann mit? Also meistens esse ich dann alleine, weil mein Vater kommt so 12 Uhr und er fährt um 13 Uhr und um 14 Uhr muss meine Mutter dann arbeiten und dann steht es mal auf dem Herd. Und du wohnst oben im Haus und hast da eine ganze Etage für dich? Also man muss sich jetzt so vorstellen, also Wohnzimmer, Wohnbereich, ein kleines Badezimmer und ein kleines Schlafzimmer. Ja, ist nicht schlecht. Also wie viele Quadratmeter sind das ungefähr? Also alles zusammengerechnet, denke mal schon 20, 25. Okay. Mhm. Putzt sie auch oben bei dir? Also putzen nicht, also das mache ich selber. Also ja. Doch, sondern bei mir doch. Also dein Reich säuberst du? Das säubere ich selber. Gut, das ist ja schon mal ein Pluspunkt. Muss ich auch Eigeninitiative machen. Da habe ich nicht verstanden, was? Eigeninitiative. Auf Eigeninitiative. Und wie ist es mit der Wäsche? Also Wäsche machen sie noch, also deswegen meine Mutter. Also ich will mich gern von zu Hause losreißen. Lass mich mal versuchen. Gibst du denn Geld zu Hause auch ab? Also Geld zu Hause abgeben tue ich nicht, nee. Wie viel verdienst du im Monat ungefähr? Also im Monat, wenn es hochkommt, bei einer Zeit auf 950 Euro, 900. Ja. Also ist nicht viel. Ja. Also ich würde mich gern von zu Hause losreisen, deswegen. So, jetzt hast du schon zweimal versucht, mir das zu erklären. Du würdest gerne weg von zu Hause. Ja. Nur irgendwie. Und das geht nicht, weil? Der Halt, ich kann mich nicht so abnabeln. Also es liegt nicht an dem Geld, was du verdienst, dass das zu wenig ist? Ja. Also am Geld liegt es nicht, weil ich ein bisschen was angespart habe ich mir ja, aber halt. Vor was hast du denn konkret Angst? Dass ich vielleicht es nicht schaffe, also wenn ich eine eigene Wohnung hätte, dass ich das nicht schaffe. Naja, aber wenn du sagst, du putzt ja schon mal. Das heißt, du weißt, wie man so einen ganz, so einen kleinen Haushalt so ein bisschen managt. Das weißt du. Das weiß ich. Gut, du wäschst nicht. Gut, das war ja, weil waschen kann man sich ja erlernen. Also das ist nicht so schwer, genau. Eine kleine Waschmaschine zu bedienen ist nicht ganz so schwer. Was bleibt da noch? Dann bleibt noch einkaufen. Das kannst du auch nicht so schwer. Nee, das hast du sicher auch schon mal gemacht. Ja. Dass du im Supermarkt warst und dir Sachen eingekauft hast. Mhm. Ich würde es dir wirklich raten, Jens. Vor allen Dingen, wenn du auch den Drang danach hast. Bei dann, 26. Ja, genau. Du musst dich ja nicht, vielleicht auch nicht zu radikal machen. Du kannst ja in der Nähe von deinen Eltern wohnen bleiben und dann gehst du auch öfters zu Besuch und dann ist das alles so ein bisschen abgefedert, die Loslösung. Was sagen denn deine Eltern dazu, dass es so ist, wie es ist? Also meine Eltern sagen, ja, fände ich schön, wenn ich eine eigene Wohnung hätte, schön, wenn ich auf eigenen Beinen stehe, aber die Mama freut sich auch noch ein bisschen, dass du da bist? Mama wird sich freuen, wenn ich auch mal auf eigenen Beinen stehe. Achso, die freuen sich, wenn du ich dachte andersrum. Ich dachte, die würden sich noch freuen, dass du da bist. Ja, die freuen sich auch, wenn ich zu Hause wohne, aber ja. Andererseits kann man natürlich sagen, wenn das Haus groß genug ist und du oben dein kleines Reich hast, du verdienst auch nicht so Mörderkohle, hast du schon mal die Miete gespart. Ja, und dann kann ich ein bisschen was ansparen, das stimmt schon. Das stimmt schon. Du hast am Anfang so eine Bemerkung gemacht, du hast keine Freundin, weil du zu Hause wohnst? Ja, also jedes Mal, wenn ich in der Disco bin und dann kommt ein Mädchen, mit dem ich unterhalten bin und dann sagt sie, hast du eine eigene Wohnung? Ja, dann sag ich mal, nee, ich wohne noch zu Hause bei Mama und dann ist schon. Ach so. Ja, deswegen, aber ich könnte mir vorstellen, dass dann aber noch sehr, sehr viele mit 26 zu Hause wohnen. Ja. Und du hast so schlechte Erfahrungen gemacht, dass die Frauen dann die Nase rumpfen? Ja, dass es nicht so gut ankommt, wenn ein Mann mit 26 noch zu Hause Natürlich, ist. Cooler ist es, wenn du deine eigene Wohnung hast. Eben. Hattest du denn schon mal eine Freundin? Also eine Freundin jetzt in der Schulzeit, aber sonst. Ach so, das ist ja dann auch noch ein aber Thema, gut, oder? Das war früher. Ja, Schulzeit ist ja nun lange her. Ja, 10 Jahre, über 10 Jahre. Und du hast 10 Jahre keine Freundin gehabt? Ja, weil ich noch zu Hause wohne, deswegen. Weil du dich schämst vor den Mädchen? Jedes Mal, wenn ich mich in der Disco mit einem Mädchen unterhalte, dann fragt sie. Ja, hast du gerade schon gesagt. Klar. Aber das ist ja nun, so sehr muss man sich deshalb ja auch nicht schämen, dass man noch zu Hause wohnt. Also das finde ich jetzt auch wieder, ich finde gut, dass du sagst, ich will auf eigenen Beinen stehen, aber so schlimm ist es nur auch nicht, dass du dann deine 30 Quadratmeter da oben hast im Haus. Ist ja kein Höllenuntergang. Aber hast du nicht Sehnsucht, mal dich auch mal zu verlieben und ein bisschen Nähe mit jemandem zu haben? Also Familie würde ich schon ganz gerne mal gründen, also verlieben, doch. Das heißt, du hast auch 10 Jahre keinen Sex gehabt? Nee. Oh. Keine Sehnsucht danach? Doch schon, aber. Und du meinst, wenn du eine eigene Wohnung hast, dann wird das alles von heute auf morgen anders? Mit einer Zeit könnte das schon anders werden mit einer Freundin. Ja. Deswegen. Also das ist für dich ein ganz großes Ding, ne? Diese eigene Wohnung. Ja. Mein größter Traum ist auch irgendwann, also jetzt nicht in diese Gegend zu ziehen, also Region Bielefeld, sondern irgendwie nach Köln oder so. Das wäre mein größter Traum. Jetzt wohnst du in der Gegend von Bielefeld? Ja. Mhm. Nur gut, ein Schritt nach dem anderen. Ja, immer erst. Also Jens, wenn das wirklich so ein Wunsch ist bei dir und dich das so hemmt, auch in Bezug auf Frauen und Beziehungen, dann musst du das machen. dann musst du dir irgendeine billige, günstige Wohnung suchen. Vielleicht eine Einraumwohnung oder so in der Nähe, wo du jetzt wohnst. Und dann geht's los. Möbel hast du ja in deiner Wohnung, dann brauchst du die schon mal nicht zu kaufen. Ja. Und das kriegst du geregelt, keine Sorge, habe ich gar keine Bedenken. Nein, also da habe ich auch keine Bedenken bei, also. Ja, und wenn es ganz schlimm wird, kannst du ja die ersten Wochen auch noch zu Hause waschen und dann wird sich das schon regeln. Also, wir beschließen, du musst eine eigene Wohnung haben. Mhm. Und zwar sehr schnell, so schnell wie möglich, damit da endlich auch mal eine Frau ins Haus kommt, oder? Ja, wär schon schön. Allerdings. Gut, Jens, dann pack's an, dass es dieses Jahr noch klappt. Ja, ich hoffe, ja. Ja, und dann wünsche ich viel Glück und viel Spaß in der neuen Wohnung. Ich wollte ja auch nur sagen, ich finde toll deine Sendung. Dankeschön, sehr nett, dass du sagst. Vielen, vielen Dank. Kann ich noch mit deiner Autogrammkarte haben? Gerne, rufen wir dich gleich nochmal an wegen der Anschluss. Alles klar. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50, freie Themennacht heute. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann ruft einfach an. Das ist eine kostenfreie Nummer, die 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de oder faxt 0800 220 50 51. Und wir machen weiter mit dem oder der Marenko. Ja, guten Morgen, Domian. Ach, ein Mann. Der Marenko, genau. Was ist das für ein Name? Der kommt aus dem ehemaligen Jugoslawien. Ah, ich wollte gerade sagen, kroatischer Name. Genau, aber ich bin Deutscher. Du bist Deutscher. Marenko. Ja, genau. Marenko, weswegen rufst du an? Ja, wegen Scheinehe. Wegen Scheinehe? Genau. Erzähl. Ich bin betroffen. Und zwar, ich habe 2008 eine Frau kennengelernt im Internet. Ja. Also meine Ex-Frau. Ja. Mhm. Ja, und so, wir haben uns kennengelernt. Ich weiß nicht, ob ich die Seite jetzt nennen darf hier im Fernsehen. Du musst ja nicht nennen, ist ja egal. Du hast sie im Internet kennengelernt. Ist eine bekannte Kontaktseite, wo man Leute kennenlernt, Freunde und, ja. So, da hat mich meine Ex-Frau angeklickt gehabt und ja, hat gemeint, ob ich Single wäre, bla bla bla und bla bla bla. Mhm. So, und nach 2 Monaten bin ich dann in die Dominikanische Republik geflogen. Mhm. Das ist in der Karibik. Ja. Warum? Und hab, ja, um meine Ex-Frau zu, also meine Frau zu heiraten, also Ex-Frau zu heiraten. Ach so, du hast gar nicht gesagt, dass sie dort lebt. Ich wusste, dass sie da lebt. Ja, aber du hast uns also nicht gesagt, dass sie da lebte. Sie lebte in der Dominikanischen Republik, genau. Ah ja. Sie hat mich über eine deutsche Webseite angeschrieben. Ja, jetzt habe ich schon verstanden. Mhm. Genau, dann habe ich sie geheiratet. In der Dominikanischen Republik? In der Dominikanischen Republik. Ich hatte vor 3 Tagen Hochzeitstag. Wenn ich noch mit ihr verheiratet gewesen wäre, wäre ich mit ihr am 5.4. 3 Jahre verheiratet gewesen. Gut, du bist ja nur nicht mehr. Du bist da hingeflogen, hattest mit der Frau vorher nicht mal telefoniert, nur gecheckt. Doch, telefoniert haben wir. Das schon, ja. Ja, sie konnte zu der Zeit auch kein Deutsch, also haben wir immer Englisch gesprochen. Ja, kannst du denn gut Englisch? Oh, a little bit. Und sie auch a little bit? Ja. Also konnte man sich so ganz intensiv da auch nicht unterhalten? Nein, nicht ganz intensiv. Nein. So, da bist du hingeflogen. Und wie lange hat es denn gedauert, bis ihr verheiratet wart? Ich bin da runtergeflogen für 18 Tage. Und wir haben ich war noch 4 Tage vor meiner Heimreise entfernt. Und dann hatten wir am 5.4.2008 geheiratet. Das ist ja Wahnsinn. Ich war 18 Tage also insgesamt unten, ja. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Dann habt ihr da unten geheiratet. Richtig. Und dann hast du mit dir hochgenommen. Die kam erst 2009, weil da war noch zu der Zeit alles Friede, Freude, Eierkuchen. Mhm. Und dann, wo ich wieder in Deutschland war, fing das an, weil wir haben über eine bekannten Messenger geschrieben im Internet. Ja, lass mich kurz noch vorher fragen. Warum diese überstürzte Aktion mit der Heirat? Weil ich auch allein war da vorher. Ja. Auch immer allein, ja. Und ich auch in meine Freunde gesucht hatte. Aber man hätte doch sagen können, wir sind jetzt einfach mal ein Paar, wir sind zusammen. Man muss doch nicht gleich dann jemanden heiraten, den man eigentlich überhaupt nicht kennt. Ja, das weiß ich heute auch, ja, dass man das so macht. Aber zu der Zeit war ich halt, wie gesagt, einsam. Und als du sie gesehen hast, dann hat sie dir auch gleich gefallen? Mir hat sie gleich gefallen, ja. Ja. Und so, dann ist sie noch ein Jahr dort unten geblieben, habe ich das so richtig verstanden? Richtig, ja, genau. Und dann? Dann ist sie nach Deutschland gekommen. Und dann fing das ganze Drama an hier in Deutschland. Was war das Drama? Ja, sie hat mich nicht mehr beachtet gehabt. Also mich nicht behandelt wie ein Ehemann, sondern wie ein Stück Dreck auf Deutsch gesagt. Mhm. mich beleidigt auf das Übelste. Sofort, nachdem sie hierher gekommen war? Ja. Hat das nicht mehr funktioniert zwischen euch beiden? Richtig. Warst du denn in der Zwischenzeit in diesem einen Jahr, als sie dann noch da unten war, bist du dann nochmal hingeflogen? Nein, ich war insgesamt nur einmal da unten. Das ist ja Wahnsinn. Einmal hingeflogen, geheiratet, ein Jahr abgewartet, sie kam nach Deutschland und schon genau. war alles kaputt. Richtig. Weswegen habt ihr gestritten oder hat sie gestritten? Ja, sie wollte Geld von mir immer. Mhm. Und ich krieg auch nur Hartz IV. Und so Geld wollte sie, dann wollte sie immer schöne Kleider haben. Mhm. Dann hat sie zu mir immer gesagt, sie will das billige Essen nicht zu Hause essen. Sie will schick essen gehen, das teure Essen. Mhm. Kam sie denn aus etwas besseren Verhältnissen nein. Nach unten? Nein. Nein, da unten ist ganz schlimm da unten. Die kriegen da alle 2 Stunden den Strom abgestellt. Mhm. Und ich hab's ja da live miterlebt. Aber sag mal, ihr habt ja jetzt da unten geheiratet. Ja. Und nicht in Deutschland. Genau. Wie war das denn rechtlich? Durfte sie denn dann hier sein? Ja, es ist alles rechtlich. Wenn man da unten heiratete, also. Ist vom Gesetz in Deutschland dann alles geregelt. Dann habt ihr es wie lange noch ausgehalten miteinander? Insgesamt waren wir dann noch, wir wären jetzt am 5.4. ja 3 Jahre verheiratet gewesen. Ja. Insgesamt waren wir von den 3 Jahren, waren wir 4 Monate zusammen. Das ist ja Wahnsinn. Und jetzt? Weil sie immer wieder abgehauen ist. Glaubst du denn, weil du sagst, mein Thema ist Scheinehe, glaubst ja. du, dass sie das gezielt gemacht hat, ja, um nach Deutschland ja. zu kommen? Ja. Ja. Weil die Vorgeschichte ist ja, ich habe damals meiner Stiefschwester gesagt, ja guck mal, ich suche eine Freundin, vielleicht hast du ja was für mich, ne? So. Ja. Und meine Stiefschwester hat dann zu meiner Ex-Schwiegermutter gesagt, nehme ich an, hier, ich habe einen, mein Bruder, der sucht eine Freundin. Mhm. Ja. Woher kannte deine Stiefschwester denn die Mutter von deiner Frau? Oh, Domio, das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Warte auf, also, meine Ex-Schwiegermutter ist mit meiner Schwester, deren Cousine zusammen. Okay. Also meine Ex-Schwiegermutter ist bisexuell. Achso, ist kompliziert, also da gab es irgendeine Verbindung auf jeden Fall. Genau, da gab es eine Verbindung. Mhm. Und so habe ich dann auch dadurch meine Ex-Frau kennengelernt. Ja. Und du glaubst, dass das alles Kalkül und Berechnung war von dir? Ja klar, weil ich bin ja auch durch meine Frau verurteilt worden zu einer Bewährungsstrafe. Ach so, wegen Scheinehe? Nein, weil meine Frau behauptet hat, ich wollte sie umbringen. Aha. Bin ich verurteilt worden zu 1 Jahr und 6 Monaten auf Bewährung wegen versuchten Totschlag. Ach du lieber Gott. Ja. Was hat sie dir konkret vorgeworfen? Ich wollte sie mit einem Messer umbringen. Und was ist dran in der Sache? Nix. Gar nichts? Nein, das war damals ganz einfach. An Karneval war ich mit meiner Frau in einer Diskothek gewesen. Und meine Frau wurde von einem anderen Kerl angemacht. Mhm. Und ich habe den anderen Kerl auf Seite geholt, habe gesagt, lass das sein, das ist meine Frau. Und meine Frau darin ist total ausgerastet und ist aus der Diskothek gestürmt. Mhm. So, ist da nach Hause zu mir in meine Wohnung, also in unsere gemeinsame Wohnung noch genau, zu der Zeit. Ja. Und ich komme dann heim und die war schon ihre Sachen abpacken. Mhm. Und ich habe dann, jetzt pass auf, ein Messer geholt gehabt. Das habe ich gemacht, ja. Mhm. Aber ich habe Borderline. Mhm. Ich weiß nicht, ob die das was sagen. Ja, Borderline. Natürlich sagen wir das was, ja. Und dann, ich habe gesagt, wenn du jetzt gehst, dann verletze ich mich wieder. Also ich tue mich wieder retzen. Mhm. Und meine Frau hat das aber nicht, nehme ich an, verstanden. Und die hat gemeint, ich wollte mit dem Messer auf sie los. Mhm. Aber das war die ganze Sache. Also wir stellen immer klar, das Messer war für dich selbst gedacht. Genau. Für den Fall, dass dann ritzt du dir in die Arme, Unterarme. Richtig. Oder wo auch immer hin. In die Unterarme, ja. Mann. Ja, dann ist sie weggegangen eine Woche. Also eine Woche ist er von mir weggegangen, in der Zeit war ich in Behandlung. Aber du hast sie weder angefasst noch verletzt? Nein, habe ich nicht. Wie konnte man dir denn dann überhaupt diese Strafe aufdrücken? Das konnte man doch gar nicht beweisen, dass du irgendwas Schlimmes wolltest. Weil meine Stiefschwester für meine Frau ausgesagt hatte. Oh. Aber die war doch nicht dabei? Die war nicht dabei, aber die hat für die ausgesagt, weil... Die wussten ja, was auf dem Spiel steht, wenn meine Frau, verstehe. Nicht verurteilt werde und dann käme das raus, dass das meine Frau falsch aussage mache, dass die abgeschoben werden. Da bist du aber richtig reingeritten in die Sache. Ja. Das heißt, ja. Du bist vorbestraft, auch jetzt, dadurch? Jetzt bin ich vorbestraft, genau. Und vorher nie irgendwas mit dem Gesetz zu tun gehabt? Ja, doch schon, aber kleinere Sachen. Was denn? Betrug. Ja, klein, aber ja, gut, ja, aber das ist nichts Dramatisches gewesen. Körperverletzung nie? Nein. Nein. Nur kleine Infofrage, was für ein Betrug war das? Computer. Mhm. Na okay, ja. Vertiefen wir das nicht weiter. Nee, das ist ja auch nicht mein Thema. Das ist nicht dein Thema, genau. Jetzt, dann hast du dich aber von der Frau wieder scheiden lassen. Genau, ich bin jetzt am 12. Januar geschieden worden, einen Tag vor meinem Geburtstag. Mann, oh Mann, oh Mann. Ist denn die Scheidung dann reibungslos verlaufen? Ja, Gott sei Dank. Sie wollte sich zwar nicht scheiden lassen von mir, weil sie dann Angst hatte, sie wird abgeschoben werden, aber die Scheidung ist reibungslos durchgegangen. Ja. Kann sie denn jetzt hier bleiben trotzdem? Ich habe keinen Kontakt mehr mit meiner Ex-Frau, mit der Betty. Ja. Und du erfährst auch nichts über andere Leute da, über deine Schwester, Stiefschwester oder so. Erfährst ich habe mit der auch keinen Kontakt mehr, ja. Weil mein Vater redet mit der nicht mehr und ich auch nicht mehr. Aber wie ist denn die rechtliche Lage, wenn dann eine Scheidung passiert? Ich habe mich damals erkundigt, das ist so, wenn man, man muss mindestens 3 Jahre verheiratet sein. Wart ihr ja. Nein, wir haben ja uns am 12. Januar sind wir ja geschieden worden. Also waren ach wir so, genau. 3 Jahre. Genau, 3 Jahre waren nicht ganz voll. Du hast recht. Genau. Drei Jahre waren nicht ganz voll, genau. Ja, ja. Ja, und ich habe keinen Kontakt mehr mit meiner Frau. Ich weiß nicht, ob sie noch in Deutschland ist. So, was lernt Marenko aus dieser Geschichte? Ja, was habe ich daraus gelernt? Sowas nicht mehr zu machen. Ja, vor allen Dingen, dass man sich in Sachen Liebe und Heiraten schön Zeit lassen sollte. Ja. Und auch wenn man sich sehr einsam fühlt, nicht gleich in eine Ehe reinrennen. Ja, genau. Ne? Die Person erstmal gut kennenlernen, bevor man sich bindet. Genau, man erspart sich auch viel Ärger. Das glaube ich. Das waren nicht die schönsten 3 Jahre, die letzten Jahre für dich. Nein, nicht. Das nicht sehr ich. Schön. Das glaube ich. Krasse Geschichte. Ja, ich bin dadurch jetzt auch krank. Also ich trinke jetzt dadurch. Du trinkst? Ja. Hab das mit dem Borderline und trinke. Ich hatte wegen meiner Frau sogar eine Psychose gehabt. Oh. Und war in der Psychiatrie, in der Behandlung. Da möchte ich, dass mein Psychologe nochmal mit dir spricht, Marenko. Gerne. Einverstanden? Dann ruft der Peter dich jetzt an, dann könnt ihr da fachkundig euch unterhalten. Finde ich gut. Ja, machen wir. Dann wünsche ich dir alles Gute, dass du wieder auf die Beine kommst und dass dir nie wieder sowas passiert. Dankeschön. Ich freue mich, dass ich mal durchgekommen bin. Freue mich, dass du da warst. Du legst auf und du wirst gleich angerufen. Okay, tschüss. Und um 1.33 Uhr ist Thomas hier. Und Thomas ist 47. Hallo, Thomas. Ja, Thomas, hallo. Ich fange jetzt mal an. Bist du nicht Thomas? Doch, natürlich. Doch. Dann begrüße ich dich sehr herzlich. Hallo, Thomas. Hallo, Jürgen ist in Ordnung, ne? Wie du möchtest, ja, okay. Ist denn Domian eigentlich dein Nachname? Ja. Oder so? Ich habe mich immer schon gefragt, das ist ein komischer Name. Ja, nein, das ist mein Nachname, aber das sagen ganz viele Leute zu mir auch so als Vorname. Aber du mach, wie du es möchtest. So, um was geht's denn bei dir, Thomas? Ja, also ich habe dieses Thema. Mein Hauptthema eigentlich ist so, ich bin also 47 und ich bin noch Jungfrau. Also ich habe noch nie mit einer Frau geschlafen. Das ist jetzt ein bisschen verrückt, hört sich das an sicher, aber ist so. Und kommt vor. Ich bin noch nicht der Einzige, denke ich mal. Nee, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Und, wie kommt das? Erklär's mal. Ja, wäre ich schon eben so Vorgespräch, also es ist so gewesen, ich habe eigentlich immer gerne nette Mädchen angesehen und so, ne? Und als ich jung war, ich hatte auch gerne Freundin und so, habe auch wieder zu ihr, gehst du mit mir oder willst du nicht und so, ne? In der Schule und so. Und aber irgendwie ist es da nie zu was gekommen, außer Knutschereien und so. Vielleicht mal ein bisschen irgendwo hinfassen, aber mehr auch nicht. Und dann hatte ich eine Freundin feste auch eine Zeit lang. Die hattest du? Ja, so 1,5 Jahre, vielleicht sogar 2 mit Unterbrechung. Ach, und da ist sexmäßig nichts gelaufen? Nicht so richtig, die war 15, ja jünger als ich zu der Zeit, also so ein bisschen, nein, wie soll ich sagen, schärfer kann man auch nicht sagen, als ein bisschen mehr abging, aber da hat sie, die hatte also vorher schon jemanden, sie war keine Jungfrau mehr und hatte auch schon einen Freund gehabt, ja. Sie hatte mit dem, wie soll ich sagen, schon geschlafen, ja. Und das hat mir damals, ich weiß nicht, ob der Grund war eigentlich, ne, musste eigentlich mir nicht am Arsch vorbei. Das war ein nettes Mädchen, die hat mich auch geliebt, glaube ich. Das habe ich aber viel zu spät gemerkt. Und, ja, ich verstehe dich ein bisschen schlecht. Schreiben lassen, ich verstehe dich ein bisschen schlecht. Diese Sache mit dieser Freundin, die liegt schon länger zurück. Ja klar, ja. Ich bin ja 47, also dann war ich 16. Ach so. Mit Moped und so. Verstehe. Da habe ich viel rumgemacht, aber nie was Festes. Und sie war die Einzige, die hätte fest sein können, ein bisschen fester war. Aber im Endeffekt, die hat sich die Pille verschreiben lassen. Das war für mich. Und ich habe gesagt, das können wir ja immer machen. Und ich habe Angst wegen Kinder und so. Eigentlich total dämlich. Ne? Ich weiß auch nicht, was da los war. Ja. Und das Einzige war Petting, was damals so, ne? Ja. Das Schlagwort war. Das haben wir gemacht, aber mehr auch nicht. Aber wir befinden uns jetzt immer noch in deinem 16. Lebensjahr. Ja. So ungefähr, ne? Da sind ja dann noch 30 Jahre vergangen bis jetzt. Und seitdem kein Mal in die Nähe einer Frau gekommen. Also ein bisschen in die Nähe. Ja, gut, in die Nähe. Ich hatte sogar schon Möglichkeiten, habe die aber nicht genutzt. Warum? Ich habe gespielt und habe gesagt, zum Beispiel hat meine Frau zu mir gesagt, also der Typ, der hatte Probleme, der hatte MS, ne? Und die Frau eigentlich sehr hübsch und so, und da waren wir doch zusammen abends, da war ich noch ziemlich jung, Anfang 20. Da hat er zu mir gesagt, wir gehen gleich im Bett, wolltest du mit? Ich nehme an, das ist ernst gemeint. Ich muss dich mal bitten, ein bisschen deutlicher zu sprechen, sonst verstehe ich dich nicht. Also du warst da mit einem Pärchen zusammen und der Mann hatte MS. Genau. Und dann? Dann hat er abends gesagt, also sie war sexuell sehr offen, ne? Hat da mit dem Vibrator rumgespielt, ist im Bikini rumgelaufen, und war aus Sommer, davon mal ab. Und dann hat er gesagt, wir gehen gleich ins Bett, wenn du willst, kannst du mitkommen. Ja. Da habe ich gesagt, das spielt noch, ne? Ist ja wohl ein Witz, so habe ich gesagt. Achso, der hat dich zum Dreier eingeladen. Genau, quasi. Das hätte ich gar nicht, also... Heute würde ich sagen, wird das, aber da okay. Habe ich nicht den Mut gehabt. Ja. Hast du dich denn mal so platonisch in eine Frau verliebt in Jahren? Also mal einfach verliebt, verguckt in eine Frau? Ich bin nie darüber weggekommen, dass mich meine Frau, eine Freundin damals dann abgeschossen hat. Die hat gesagt, der sucht sich dauernd irgendeinen Weib, knutscht mit dem rum. Wer war aber nicht, das wusste sie ja wohl auch. Ich nehme an, dass sie wusste. Und ich habe aber mehr eben die Leute gesucht, die... Aber wir reden, das liegt ja so lange zurück, dass es Wahnsinn Alkohol ist. Alkohol da getrunken und so, ja, ich denke aber, da ist auch viel Licht da begraben. Und da hatte ich kein Interesse dann, ne? Und dann habe ich ganz schnell, ich meine, von 16 bis 18 ist kein Sprung, da habe ich angefangen mit Drogen. Mhm. Und dann war es mir auch egal. Ja. Dann, was machst du beruflich? Ich bin jetzt Erwerbsunfähigkeitsrentner. Ja, Erwerbsunfähigkeit, warum? Nur wegen verschiedener Sachen. Meine Leber, ich habe 2 Hepatitis gehabt, davon eine C. Mhm. Und Psyche auch, ne? Ja. Ob es eine Klappschmühle, bleib ich aus. Und abhängig bist, dann hast du irgendwann, dann nimmst du Tabletten und davon bist du ganz verrückt. Verstehe. Bin ich froh, dass ich das nicht mehr mache. So, nun bist du 47, ist denn so die Sehnsucht noch da, doch nochmal das zu erleben? Ach, natürlich ist sie da. Aber wie soll ich sagen? Was tust du dafür? Wird ja nicht schöner, ne? Ja. Mittlerweile bin ich fett geworden, ey, und... Ja, nicht fett, aber doch schon ganz schön dick. Ich wiege 95 Kilo bei 78, 80. Oh ja, ne? Das ist schon ganz ordentlich. Ja, 80, 70, so, ich bin ziemlich klein. Unternimmst du denn? Wenn ich mich von der Seite sehe, dann... Ja. Bitte? Unternimmst du denn noch was, irgendwie Frauen kennenzulernen? Nein, ich habe nicht regeneriert, muss ich sagen. Ich bin nur zu Hause viel. Und was am Ende, ehrlich gesagt. Das ist natürlich schlecht. Wenn du immer zu Hause bist, dann passiert auch nichts. Es flattert keine durch dein Fenster. Ich habe falsche Zähne und alles und ist so eklig mit diesem Zeug, da musst du mal ankleben und so, weißt du. Ich kann mich ja selbst nicht leiden, wie soll mich deine Frau leiden? Mhm. Also du findest dich selbst unattraktiv oder fast du ekelst dich vor dir selbst? Ja, ekel ist vielleicht ein bisschen hart, aber sehr unattraktiv schon, ja. Wenn ich denke, wie ich mal aussah, weil ich hätte haben können, ich habe mir das alles versaut, da möchte ich auch alle von Drogen waren. Nun kann man ja, auch mit 47 kann man ja nochmal doch erheblich was an seinem Körper tun. Da muss man nur Disziplin haben. Ja, du könntest sie abschrecken. Ich denke, dazu gehört auch ein einigermaßen intaktes soziales Umfeld. Bei mir ist das so, meine Kumpels, ne, sind alle weggestorben. Alle, die vorher nichts gemacht haben, die haben später angefangen, ist komisch, aber die meisten sind entweder tot oder ich weiß nicht wo, ne? Und das bedeutet, dass du einsam lebst? Ja, sehr einsam sogar. Was ist mit den Eltern? Ja, mein Vater ist 75, ist auch sehr krank. Prostatakrebs und Darmschwanzsicherlast. Mit meiner Mutter habe ich ein sehr schlechtes Verhältnis. Die kann mich nicht leiden und ich liebe mich. Also das ist. Hast du Geschwister? Seit der Kindheit schon. Nein. Nein. Mhm. Ja, wer ist denn überhaupt deine vertrauteste Person? Eigentlich keiner. Keiner? Ich habe einen Kollegen, mit dem rede ich schon mal so. Mit dem habe ich das mal gesagt. Und da ist doch, da gibt es zwischen Mitleid und Fassungslosigkeit. Ne? Ja. Sagen, das kann doch gar nicht sein. Das ist aber so. Wie lebst du, wie verlebst du denn so deine Tage? Ich gucke viel Fernsehen. Und schlafe, wenn es geht. Du schläfst und guckst viel Fernsehen? Mhm. Und isst? Ach so, nee, nicht mehr so viel. Nicht mehr so viel, naja, ich ja, wahrscheinlich... 95 Kilo reichen, also ich... Ja, ja, das reicht wirklich. Dann wird der Kran hier rausgeholt werden. Mensch, Thomas, da muss aber irgendwie was passieren. Zuck, weißt du das? Das hat mir ein Arzt mal gesagt. Also alles, was ich mache, ne, ich habe mal gesammelt, da habe ich sofort in einem Jahr drei Serien, Tüten, weil sie rumstehen gehabt, die ich gar nicht lesen konnte, alle. Und Essen, das sind alles Ersatzbeschreibungen. Mhm. Da fängst du an, irgendwas anders zu machen. Da habe ich Videos gesammelt, jedenfalls. Jetzt habe ich unheimlich Mengen an Videos. Aber das heißt ja, du reflektierst ja schon sehr genau über deine Situation. Das heißt, ist aber zu spät, echt? Nein, zu spät ist es nicht. Mit 47 bist du wahnsinnig. Das ist überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht zu. Unterstützung, weißt du? Ich habe mal ein Jahr lang habe ich so eine Betreuung gehabt, aber nicht jetzt eine, die mein Geld einzahlt, sondern jemand, der sich einfach darum kümmert, dass ich meine wichtigsten Sachen geregelt habe. Mm-hmm. Weil ich habe hinterher, ich stehe nicht am Telefon und wenn es fällt, ich will keine Post, die macht die nicht auf. Rechnung zahle ich erst, wenn sie mir irgendwie mit dem Vollstreckung drohen. Nein, du musst und unter Menschen, das ist das Problem. Das ist das Ziel. Du musst irgendeinen Dreh finden, dass du unter Menschen kommst. Ja, aber die hat das ja gemacht. Die ist mit mir mal rausgefahren und solche Sachen auch noch dazu. Dann hieß es nach einem Jahr, weil ich keine eigene Wohnung hätte, das kommt ja noch dazu, hätte ich keinen Anspruch darauf, auf diese Hilfe. Meine Eltern könnten das auch leisten. Wo wohnst du denn? Ich wohnte zwischendurch mal woanders, aber ich wohne jetzt schon lange wieder zu Hause, Mann. Ach, du wohnst jetzt bei deinen Eltern? Thomas, ich mache mal einen Vorschlag, weil ich dich wirklich, ich weiß nicht, ob das in der Leitung liegt, wirklich sehr, sehr schwer verstehe. Wir rufen dich jetzt mal gleich zurück und wir müssen dich richtig beraten, finde ich. Auf jeden Fall ist das ein Alter und auch alle Umstände sind schwierig, das gebe ich dir recht. Aber das ist noch kein Grund aufzugeben und das ist ein Alter, wo man auch nochmal neu anfangen wagen kann. Trotzdem, wenn du keine Unterstützung hast, Jürgen, dann, wenn man macht. Ich weiß, dann ich allein weiß. Allein ist es sehr schwer, also dann zu sagen, jetzt reisen wir nochmal neu an. Ich weiß. Dennoch, wir überlegen mal, wo Unterstützung vielleicht zu finden wäre für dich. Da musst du es aber auch mitmachen. Ohne, ja, gerne, du kannst nicht da sitzen und sagen, ich will neu anfangen, bitte macht mal für mich. Das geht nicht. Ja, das ist schon klar. Ne? Das ist klar. Thomas, leg mal bitte auf und mein Psychologe, der Peter, ruft dich gleich an. Ja, okay. Ja, alles Gute wünsche ich dir. Okay. Ja, und ich wollte noch sagen, der junge Mann soll sich keinen Kopf machen wegen seiner, wegen dem Herz. Das wird bestimmt was, ne? Irgendwie wieder. Ja, genau. Der ist ja noch jung, da denke ich doch, dass das klappt. Hoffe ich auch und sehr. Und der Jens, oder wie der hieß, ne? Ja. Ich meine, das ist doch nicht schlimm, wenn man ein Zimmer hat, ein großes. Da kann er sagen, er hat ein Apartment im Haus seiner Eltern. Also, ja. Das kann nicht der Grund sein, warum er keine Frau hat. Das verstehe ich wieder nicht. Genau. Aber, Thomas, jetzt melden wir uns gleich wieder bei dir, aber du legst vorher bitte auf. Und die Sendung von dir ist duftet. Dankeschön. Früher habe ich gedacht, sind das Leute, was erzählen die da? Und hinterher habe ich, man bildet sich, aber man entwickelt sich. Ne? Und da habe ich gedacht, das ist schon nicht schlecht. Ja, alles Gute. Ich danke dir vielmals. Tschüss. Okay. Tschüss. Und ich bin verbunden jetzt mit Sabine. Und Sabine ist 44. Hallo Sabine. Hallo Domian. Sabine, um was geht's denn bei dir? Es geht um meinen Sohn. Wie alt ist der Sohn? Der wird in 3 Wochen 18. Ja. Und er macht eigentlich nichts. Er ist nur zu Hause. Er hat seine Schule nicht zu Ende gemacht. Der ist jetzt quasi geschmissen worden. Wir hatten letzte Woche eine Konferenz und da hat er nochmal die Chance bekommen. Mhm. Dann ging er wieder eine Woche und jetzt wieder nicht. Mhm. Und welchen Abschluss hat er denn? Also er hat bis jetzt nur den Hauptschulabschluss. Ja. Und sollte eigentlich die mittlere Reife machen. Mhm. Ja, auf dem Berufskolleg, der war also auf der Realschule damals und hat da auch nicht weitergemacht. Mhm. Weil er da auch gemobbt wurde und so weiter. Und dann war das in dem ersten Jahr auf dem Berufskolleg alles ganz super. Und wie gesagt, dann hat er den Hauptschulabschluss da gekriegt. Und jetzt im zweiten Jahr, jetzt ist das wieder genauso. Jetzt geht er seit Monaten schon wieder nicht oder nur ganz, ganz unregelmäßig und ist eigentlich nur zu Hause. Und jetzt hat er halt die Kündigung da bekommen. Ja, und ich weiß überhaupt nicht, wie es weitergehen soll. Bist du alleinerziehend? Ja. Ja. Nicht. Hm. Und es gibt noch weitere Geschwister? Es gibt noch einen Sohn, der ist 12. Ja. Hm. Und bei dem ist alles, Das ist ein ganz anderer Typ, der ist auf dem Gymnasium, das läuft alles super. Mhm. Der hat auch viele Interessen und Mike, der Große jetzt, der hat überhaupt gar keine Interessen für irgendwas. Mhm. Ist halt nur zu Hause in seinem Zimmer und... Was macht er da? Ja, überwiegend am PC. Mhm. Und ja, es ist überhaupt keine Perspektive da. Ich sag ja, du musst jetzt irgendwas machen. Wir waren bei der Berufsberatung. Mhm. Ihm bleibt eigentlich nur irgend so eine Maßnahme oder von einem Praktikum her, was er in der Schule gemacht hat. Das hat er beim Bäcker gemacht. Der hätte eine Lehrstelle haben können, aber das will er nicht machen. Mhm. Wenn du so mit ihm redest und auch über die Perspektive und Zukunft sprichst, wie verhält er sich da? Also überwiegend nerv ich nur. Du nervst ihn? Hm. Ja, und er weiß es selber nicht. Hm. Dann kommt mal wieder so ein Moment, wo er dann sagt, ja, ich möchte das und das. Hm. Und aber letztendlich macht er gar nichts. Also diese Lehrstelle, die er dann hätte haben können als Bäcker, da hat er trotzdem dann auch nicht angerufen oder irgendwie was, gar nichts. Er lässt es alles einfach so laufen? Ja, genau. Und ist bei dir zu Hause, hat Essen und Wohnen umsonst? Und genau. Und ich bin halt auch nicht konsequent genug. Also ich habe ihm eigentlich immer so alles abgenommen. Mhm. Das war mit Sicherheit auch ein Fehler. Gibst du ihm auch Geld? Nein. Ja. Also eigentlich, nee, das Einzige, was er kriegt, ist halt so ein bisschen Taschengeld. Aber wie viel denn? Das sind nur 25 Euro von mir und 25 vom Vater. In der Woche? Im Monat. Im Monat. Mhm. Mhm. Und damit kommt er so aus, als 18-Jähriger geht mal gerne mal raus und kauft sich was oder will irgendwas? Der geht ja gar nicht raus. Der ist am Wochenende auch nicht? Nein, der hat also auch überhaupt keine persönlichen Kontakte, so alles nur so übers Internet. Kein Freund, keine Freundin? Nee. Nee. Er ist also nur hier und ich weiß überhaupt nicht weiter. Ich habe ihm auch gesagt, das ist auch finanziell, wird das ein Problem, wenn er jetzt 18 ist. Dann braucht der Vater nicht mehr zahlen, wenn er nichts macht. Und gehst du auch noch? Bist du auch noch berufstätig? Ja, ich gehe schon, also Teilzeit arbeiten. Vormittags. Mhm. Mhm. Ihr seid ja quasi eine kleine Familie. Da ist der eine Sohn, da bist du, da ist der große Sohn. Gibt es dann zumindest in der Familie so eine Gemeinsamkeit, dass man zusammen isst beispielsweise oder sich trifft einmal am Tag? Auch nicht mehr. Also er macht alles nur in seinem Zimmer. Wie wenn du beispielsweise sonntags, du kochst Sonntag was. Ja. Mittags. Dann kommt er nicht an den Esstisch und isst nicht mit dir und dem Bruder? Nein. Bringst du es ihm dann rein ins Zimmer? Ich sage mittlerweile nur noch, dass es fertig ist. Und dann holt er sich das? Ja. Oder auch nicht. Oder auch nicht? Ja. So wie er gerade Lust hat oder wann er dann Lust hat, dann holt er sich was. Ja. Das ist kein Zustand. Nee, aber ich weiß nicht weiter. Ich weiß nicht, was ich machen soll, weil er ist überhaupt nicht zu motivieren. Und wie gesagt, wir hatten damals in der Zeit, wo das auf der Realschule nicht geklappt hat, mit dem Mobbing und so weiter, weil er halt so ein in sich gekehrter Typ schon immer auch war. Mhm. Da hat man mir dann auch gesagt, ich soll zum Schulpsychologen und... Habt ihr das gemacht mal? Psychologischer Dienst und so. Und ja, ich habe das alles gemacht und in die Wege geleitet. Aber er sagt immer, er braucht das alles nicht. Für ihn ist alles in Ordnung und er braucht es nicht. Achso, das heißt, er war noch kein Mal in einem richtigen Psychologengespräch? Doch, das schon. Aber dann ist er da ein, zwei Mal hingegangen und dann braucht er das wieder nicht. Was meinst du denn, du hast es gerade schon gesagt, wo du zu weich mit ihm umgehst oder zu nachsichtig? Welche Punkte wären das? Ich glaube in allem. Also ich habe ihm immer alles abgenommen und habe ihn auch nie irgendwie dann fallen lassen, wo andere gesagt haben, Mensch, du musst jetzt aber mal wirklich den auch vor die Wand laufen lassen und habe ihn dann immer wieder da irgendwie gerettet, in der Schule angerufen und so. Also ihn nicht entschuldigt. Ich habe schon mit den Lehrern so gesprochen, wie es wirklich ist, aber trotzdem immer noch versucht, doch wieder die Kurve noch zu kriegen und so. Und, ja, das ist das alte Lied. Da wäre wahrscheinlich manches Mal Härte besser für den Sohn gewesen. Ja, Mhm. Ja, das ist richtig. Ich weiß das auch. Aber trotzdem, ich weiß auch, ich müsste jetzt sagen, okay, wenn du jetzt 18 bist und ich krieg da kein Geld mehr und keine Unterstützung mehr vom Wohngeld oder sonst was, dann, weil ich nichts nachweisen kann, was er tut, dann müsste ich sagen, ja, dann raus. Mhm. Wie du ihn einschätzt, was würde dann passieren, wenn du das sagen würdest? Also, ich glaube, der würde untergehen. Der würde nicht aggressiv werden? Aggressiv nicht, nee. Der würde gehen? Aggressiv. Der würde gehen, ja. Und untergehen? Ja. Da hast du natürlich als Mutter verständlicherweise Angst vor. Ja, natürlich. Und andere sagen halt im Normalfall, ja, dann kriegen die erstmal den Dreh und wenn sie dann müssen und so. Ja, das sagt man. Aber in der Regel ist das ja auch so, dass wenn die richtig wachgerüttelt werden und plötzlich kapieren, da ist keiner mehr, dass sie sich dann am Riemen reißen. Andererseits kann es natürlich in der Tat passieren, wenn er so träge ist, dass er sich dann auch weiter so gehen lässt und irgendwie ein Penner wird irgendwo. Und ich habe da Angst vor, wobei auf der anderen Seite denke ich schon, dass er immer wieder erstmal mich anrufen würde. Mhm. Also das glaube ich schon, aber er wüsste auch ganz genau, ich würde ihn dann ja nicht da liegen lassen irgendwo oder. Also es müsste so ein Mittelding sein. Du musst auf jeden Fall, du musst zu mehr Härte kommen und zu klareren Ansagen, unter Einbeziehung deiner Ängste, die du hast, wenn du ihn komplett vor die Tür setzt, dass der untergeht. Weißt du, ich glaube fast, dass du eine psychologische Hilfe brauchst. Dass du das glaube ich auch manchmal. Das glaube ich mittlerweile, also in dem Fall, wie du es mir beschrieben hast jetzt auch, dass du einfach mit einem Fachmann so ein das genau besprichst, wie du dich verhalten sollst. Ja, ich im Grunde genommen weiß ich ja auch, wie ich mich verhalten müsste. Naja, gut, aber das ist jetzt im Moment wirklich sehr schwer. Der sitzt da zu Hause und macht nichts. Genau, so. Aber er ist auch nicht, das Problem an der Sache ist eigentlich, oder was es mir noch schwerer macht, dass ich eigentlich trotzdem merke, dass ihm das nicht so egal ist, wie er tut. Mhm. Haust du denn schon mal auf den Tisch und bist böse? Oder bist du auch? Ja. Ja, das kommt schon vor. Und wie reagiert er dann? Ja, dass ich schuld bin und ich soll doch mal nachdenken und das liegt doch alles nur an mir und mit mir könnte man ja nicht vernünftig reden und so. Also, ne? Mhm. Kennst du jemanden, den er vielleicht doch ernst nimmt? Irgendein Lehrer von früher? Eine Respektsperson, von der du weißt, dass dein Sohn die Person schon ganz gut findet? Da gibt's nur eine Person und das ist eine Freundin von ihm. Mhm. Wie alt ist sie? Genauso alt wie er. Also die ist jetzt 18 geworden vor ein paar Tagen. Ja, kannst du mit der nicht mal so vielleicht Koalition schmieden und dass sie ihn mal näher... Ich habe das schon mal versucht. Mhm. Aber sie sagt ihm auch die Meinung und sagt, Mensch, du musst doch jetzt aber was machen. Aber er sagt dann auch immer alles ganz anders. Also das ist alles gar nicht so. Vielleicht ist sie auch noch zu jung dafür. Das müsste schon ein anderes Kaliber sein. Also letztens habe ich mit meinem Ex-Mann nochmal gesprochen. Er hat dann auch mit ihm nochmal versucht zu reden. Und dann sagt er auch, ja, ich mache das und ich mache jetzt. Und ja, und dann geht das 3 Tage und dann geht's wieder nicht. Mhm. Also das bringt irgendwie auch nichts. Also klar, im Klaren sind wir uns, dass du härtere Maßnahmen ergreifen musst. Mhm. In seinem Sinne, für ihn. Ja, aber was sind das für Maßnahmen? Genau, das sind genau die Sachen, die du im Detail, das meinte ich gerade mit einem fachkundigen Menschen besprechen musst. Das kann man jetzt nicht so allgemein jetzt hier so schnell mal bereden. Nee, klar. Deswegen, also es ist, wie gesagt, wenn ich ihm was sage, dann mach das einfach nicht. Ja, klar. Darf ich keine Chance. Ja, und ihr müsst auch aus diesem ritualisierten Verhalten raus. Das ist alles so eingefahren jetzt, da muss jetzt ein Bruch und da muss neuer Wind rein in die ganze Sache. Ja. Jetzt wird dich mein Psychologe anrufen und dich mal in dieser Richtung weiter beraten, was man da machen kann und an wen du dich wiederum auch wenden könntest, damit das vorangeht. Okay. Da wünsche ich wirklich viel Glück und gutes Gelingen, Sabine. Ja, danke. Alles Gute. Okay, danke schön. Tschüss. Tschüss. Also wir melden uns gleich. Ja, danke. Und hier ist Melissa. Melissa ist 28. Hallo Melissa. Hi. Hallo Melissa. Was geht's bei dir? Ja, ich habe vor einer Woche erfahren, dass ich schwanger bin. Mhm. Und mein Freund hat mich halt heute deswegen verlassen, weil er das Kind nicht möchte. Heute? Ja, heute. Wir haben seit dem Zeitpunkt, also seit einer Woche, haben wir nur Stress miteinander. Er ist der Meinung, ich soll abtreiben, weil es das Beste für uns beide wäre. Mhm. Wie alt ist er? Er ist 3 Jahre jünger als ich. 21. 25. Ich bin 28. Ach, du bist 28, Entschuldigung. Ich hatte gerade 24 gedacht, ja. Mhm. Ja. Also zurzeit, ich muss dazu sagen, wir führen zurzeit eine Fernbeziehung. Wir waren dabei, unser Leben aufzubauen mit einer Wohnung und dem Ganzen. Ja. Und ich sollte halt rüberziehen in die Stadt, da wo er auch wohnt. Ja. Ja, und Und wie lange kennt ihr euch? Wir sind jetzt seit 9 Monaten zusammen. Ja. Ja. Und wie ist es zu der Schwangerschaft gekommen? Einfach passiert. Wie ist halt passiert? Ja, ja, gut, aber warum ist es passiert? Hast du die Pille ausgesetzt? Nee, ich habe zu dem Zeitpunkt Antibiotika auch genommen, war halt ein bisschen krank gewesen wir haben gar nicht, also an nichts anderes, an keine anderen Verhütungsmittel mehr gedacht, sage ich jetzt mal so. Ja. War sein Verhalten gleich ganz krass dagegen, als du es gesagt hast? Also, ich habe ihm das ja am Telefon gesagt. Ja. Durch die Fernbeziehung geht das ja nicht. Ja. Anders, ja. Und sein erster Kommentar war genauso wie bei mir: Oh mein Gott, scheiße. Mhm. Ja, und danach hieß es, nee, das geht nicht. Wir müssen eine Lösung finden und die Lösung ist halt, dass du abtreibst. Warum geht es denn nicht seiner Auffassung nach? Zum einen sind seine Eltern sehr streng, das würde halt vor der Ehe alles nicht gehen. Und die finanzielle Lage, wir waren halt gerade dabei, unser Leben aufzubauen. Und ja, zurzeit läuft es bei ihm beruflich halt nicht so gut. Und er möchte halt, wenn er eine Familie hat, auf den eigenen Beinen stehen, was natürlich nachvollziehen. Klar, aber manchmal kommt es im Leben anders, als man es plant. Ne? Und, ist so, und das ist jetzt leider so passiert. Und ich soll auch mit niemandem darüber in meinem Umfeld reden. Und als letzte Woche schon so ein Krieg zwischen uns ausgebrochen ist, habe ich einfach mit seiner älteren Schwester darüber geredet, weil ich einfach nicht mehr weiter wusste. Ja, und was sagt sie? Und sie ist zwiegespalten. Auf der einen Seite freut sie sich natürlich, auf der anderen Seite ist sie auch der Meinung, ja, das ist noch zu früh für euch, weil ihr seid erst so kurz zusammen und wegen der finanziellen Lage. Und was ist denn bei dir in deinem Herzen los? Was überwiegt denn da? Also nachdem ich ja beim Arzt war, nach der Untersuchung, hat mir auch meine Ärztin gesagt gehabt, ich soll diese ganzen Beratungsstellen ablaufen, um mich halt erkundigen, wegen einer Abtreibung, was dafür sprechen würde, für das Baby. Mhm. Und na, ich meine so, was so dein Gefühl, was ist so, kann man sagen? Ich möchte das gerne behalten. Ah, das meinte ich jetzt. Also ja, das ist so das überwiegende Gefühl. Genau, ich weiß zwar, es ist nicht, es wäre nicht einfach. Mhm. Ja, und als alleinerziehende Mami wäre das bestimmt auch nicht einfach. Mhm. Ja, und halt auch von der finanziellen Lage dann, ne? Und du bist dir sicher, wenn du das Kind haben würdest wollen und wenn du es bekämst, würde der dich verlassen? Ja, das hat er mir heute ja auch gesagt. Also er nimmt mich nur ohne Kind, weil wir halt so viele Pläne miteinander hatten und dass das halt nicht geht, weil wir nicht verheiratet sind. Ich kriege immer eine richtige Wut, wenn ich das höre. Wenn die Kerle das sagen, ich nehme dich nur ohne Kind. Was sind das für Männer? Was sind das für Luschen? Und ich halte normalerweise nichts von Abtreibung. Ich finde, wenn jemand Spaß haben kann, dann kann er auch die Verantwortung tragen. Genau, finde ich auch. Ich war die letzten Tage jetzt auch total fertig gewesen, deswegen habe ich versucht, halt bei ihm immer Halt zu finden. Mhm. Ja, dann habe ich halt jeden Tag einen Spruch eingekriegt mit, ach Schatz, das ist doch kein Weltuntergang, wir machen halt das nächste Mal ein neues Baby. Für mich ist es aber ein Weltuntergang. Ja, das ist sehr zynisch. Finde ich auch eine ganz zynische und ganz blöde Bemerkung, muss ich sagen. Ja. Ich kann dir nur sagen, Melissa, lass dich nicht von ihm unter Druck setzen. Das versuchte er ja gerade. Und da weiß ich nicht, was ich machen soll. Also ich musste heute auch zur Untersuchung zum Arzt gehen und ich bin dann Tränen ausgebrochen. Mhm. Die Ärztin hat mir noch einen anderen Flyer mitgegeben für eine andere Beratungsstelle. Also Beratungsstelle ist natürlich immer gut. Da ist gegen gar nichts einzuwenden. Aber höre auf dein Herz. Und wenn dein Herz sagt, ja, ich will das Kind haben, dann soll es so sein. Ich glaube, wenn du gegen dein Gefühl dich entscheidest und dich unter Druck setzen lässt, wirst du sehr unglücklich danach. Ja. Die Sendung ist um. Wir melden uns aber gleich nochmal bei dir, Melissa. Okay, super. Alles Liebe. Danke. Tschüss. Dankeschön. Ciao. So, meine Lieben, das war's für heute in der Technik. Tobias Fritz und morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio ist live und 1 Uhr wieder Fernsehen mit der freien Themennacht auch wieder. Und jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.